1. Saulus, der noch immer Drohungen und Mordabsichten gegen die Anhänger des Herrn hegte. 2. Begab sich zum Hohepriester und forderte von im Wollmarkten für die Synagogen in Damaskus, amal Männer und Frauen, die diese Glaubensrichtung angehorten, festzunehmen und gefesselt nach Jerusalem zu überführen. 3. Als er sich jedoch auf seine Reise Damaskus nahert, wurde er plötzlich von einem hellen Lichtstrahl vom Himmel umgeben. 4. Er fiel zu Boden und hort ein Stimm, die zu im Sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? 5. Fragte, wer bist du, Herr? Die Stimm erwidert, ich bin Jesus, den du verfolgst. 6. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir mitgeteilt, wer denn, was du tun sollst. 7. Die Männer, die mit im Reisten, standen sprachlos da. Den S.I.E. Horton zwar die Stimm, sahen jedoch niemanden. 8. Saulus stand von Boden auf, doch als er sein Organ aufnit, konnte er nicht sehen. Daher führten S.I.E. innen der Hand nach Damaskus. 9. Er blieb drei Tage lang blind und nahm in dieser Zeit weder Spies noch Trank zu sich. 10. In Damaskus lebte ein junger namens Ananias, zu dem der Herr in einer Vision sprach, Ananias. Er antwortet, hier bin ich, Herr. 11. Der Herr sagt zu ihm, steh auf und geh in die Gas, die man die Gerade nennt. Im Haus des Judas such einen Mann namen Saulus aus Tarsus, den er betet Gerade. 12. Hat in einer Vision gesehen, why ein Mann namens Ananias intradund im die Hand auflegt, damit er sein Augenlicht wiederlangt. 13. Ananias erwidert, Herr, ich habe von Weilen gehört, why viel Boses dieser Mann deinen Glaubigen in Jerusalem angetan hat. 14. Orchheier besitzt a die Vollmark der Hohepriester, al festzunehmen, die deinen Namen anrufen. 15. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser Mann ist mein Auserwählter Werkzeug, im meinen Namen vor Volken, Königen und den Sohnen Israels zu verkünden. 16. Ich word im Orch sagen, why viel im meins namens willen leiden muss. 17. Ananias machte sich auf den Weg, ging in das Haus, legte Saulus die Hand auf und sagt, Bruder Saul, der Herr Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, hat mich gesandt, damit du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst. 18. Sofort fielen von seinen Augen etwas wie Schuppen, und er konnte wieder sehen. Daraufhin stand er auf und ließ sich taufen. 19. Nahm Nahrung zu sich und erlangt sein Kraft wieder. Danach verbrachte er einige Tage bei den Jungen in Damaskus. 20. Begann sofort in den Synagogen zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 21. Al, die es horten, staunten und fragten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem diegenigen verfolgt hat, die diesen Namen anrufen, und sogar hierher gekommen war, sie gefesselt zu den Hohepriesten zu bringen? 22. Saulus trat jedoch so überzeugender auf und verwirrt die in Damaskus lebenden Juden, in dem schlüssig bewies, dass Jesus der Christus ist. 23. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, in zu toten. 24. Saulus word jedoch von ihrem Anschlag in Kenntnis gesetzt. Sie bewachten sogar die Stadt Tor Tag und Nacht, im in zu toten. 25. Sein Anhänger nahmen in jedoch bei Nacht und ließen ihn in einem Korbube die Stadt Moor hinab. 26. Als er nach Jerusalem gelangt war, versuchte er, sich den Jungen anzuschließen, doch er fürchtete sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass tatsächlich ein Jünger sei. 27. Barnabas nahm in jedoch auf, bracht in zu den Aposteln und erzählt ihnen, why Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen hat, why dieser mit ihm gesprochen hat und why Saulus dann in Damaskus mutig im Namen Jesu gepredigt hat. 28. So verkürt frei unter ihnen in Jerusalem und predigte fen im Namen des Herrn. 29. Er sprach auch mit den Hellenisten und diskutiert mit ihnen, doch dies versuchten daraufhin, in zu toten. 30. Als die Brüder dies erfuhren, brachten sie in nach Caesarea und schickten in von dort nach Tarsus. 31. Die Gemeinden ganz Juda, Galilä und Samaria hat nun Frieden, word aufgebaut. und lebte in Ehrfurcht vor dem Herrn, wo bei sie durch die Ermutigung des Heiligen Geistes stetig wuchs. 32. Es geschah, dass Petrus durch die Gegend reisten debi auch zu den Gläubigen gelangt, die in Lydda wohnten. 33. Dort fand einen Mann namens Aeneas, der sieht ak Jaren Betlagerig war, die er gelahmt war. 34. Petrus sagt zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und räum dein Bett auf. 35. Sofort stando auf. Al Einwohner von Lydda und Saren, die sahen, bekehrten sich daraufhin zum Herrn. 36. In Joppe lebte ein Junger in Namens Tabitha, was Ubersetz Ray bedutet. Sie war bekannt für ihr Gutenwerk und die Almosen, die sie spendet. 37. In Jenen Tagen ward sie krank und starb. Man wusch sie und legte sie in ein Obergemark. 38. Die Lydda nahe bei Joppe lag, schickten die Junger, als sie horten, das Petrus dort war, zwei Männer zu im Mit der Dringenden Bitte, amoge unversuglich zu ihnen kommen. 39. Petrus machte sich auf den Weg und ging Mit ihnen. Als ankam, führten sie ihn in das Obergemark hinauf, wo al Witwen weinen zu im Tratten und im die Rock und Mantel zaten, die Tabitha angefertigt hat, als sie noch lebte. 40. Petrus schickte Jedoch al hinaus, neat nieder und petit. Dan wante sich dem Leichnam zu und sprach, Tabitha, stay auf. Sie offneet ihr organ, so Petrus und setzte sich auf. 41. Reichte die Hand und half aufzustehen. Dan rief die Gläubigen und die Witwen und stellte sie ihnen lebendig vor. 42. Dies Word in Gans Joppe bekannt, und in Folgedessen glaubten viel Menschen und den Herrn. 43. Es geschah, das Langier sieht in Joppe bei einem Gerber namen Simon blieb.